deutsches Volk! In diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat. Im Verein mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eismeer. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden. Von Ostpreußen bis zu den Karpaten reichen die Formationen der deutschen Ostfront. An den Ufern des Brut, am Unterlauf der Donau bis zu den Gestaden des Schwarzen Meeres vereinen sich unter dem Staatschef Antonescu deutsche und rumänische Soldaten. Die Aufgabe dieser Front ist daher nicht mehr der Schutz einzelner Länder, sondern die Sicherung Europas und damit die Rettung aller. Ich habe mich deshalb heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Möge uns der Herrgott gerade in diesem Kampfe helfen. Berlin, den 22. Juni 1941. Adolf Hitler. Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 nahm der Zweite Weltkrieg eine entscheidende Wendung. Propagandaminister Joseph Goebbels verlas die Erklärung Hitlers im Rundfunk. Viele Deutsche glaubten an einen weiteren Blitzsieg, wie gegen Polen und Frankreich. In Großbritannien, den USA und der Sowjetunion sah man das anders. Militär und Geheimdienste wussten, Hitler war damit in die Falle eines Zwei-Fronten-Kriegs geraten. Aber noch ließen sich die deutschen Armeen nicht aufhalten. Bis zum Winter wollte Hitler Moskau erobert haben. Die veränderte Kriegslage erforderte eine Ausweitung der britischen Rundfunkpropaganda, um stärker auf die Deutschen einwirken zu können. Bis dahin hatten lediglich der deutsche Dienst der BBC und der von deutschen Emigranten getragene Sender der Europäischen Revolution deutsche Programme ausgestrahlt. Mit der Aufgabe, neue, streng geheime Rundfunkformen zu entwickeln, wurde der Journalist Sefton Delmer beauftragt, der bereits für den deutschen Dienst der BBC arbeitete. Er sollte Sender erfinden, die vorgaben, in Deutschland zu stehen und von oppositionellen Gruppen betrieben zu werden. Damit wollte man den Eindruck erwecken, dass es in der NSDAP und in den Parteigliederungen Hitler-Gegner gab, die sich über den Rundfunk miteinander verständigten. Die offizielle weiße Rundfunkpropaganda sollte so durch eine getarnte schwarze ergänzt werden. Der 1904 in Berlin geborene Delmer, Sohn eines australischen Wissenschaftlers, hatte seine Kindheit und frühe Jugend in Deutschland verbracht. Nach einem Aufenthalt in Großbritannien kam er 1928 als Korrespondent der Daily Mail nach Berlin zurück, wo er den Aufstieg der NSDAP aus nächster Nähe miterlebte. Zu dem Hitlerfinanzier Ernst Hanfstengel und dem Stabschef der SA Ernst Röhm hatte er fast freundschaftlichen Kontakt. Dazu sagte er 1974 in einem Interview: Wenn ich in Deutschland weiter erzogen worden wäre, dann wäre ich auch ein Nazi geworden. Ich hoffe, dass ich dann auch den Mut gehabt hätte, ein Anti-Nazi zu werden.